Die 99% und die Zukunft der Steueroasen. Die mehr als 2,5 Terabyte Daten von den Servern der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca zeigen die Offshore-Welt in einer Detailtiefe, Unmittelbarkeit und zeitlichen Nähe, wie es zuvor undenkbar war. Wir haben über viele Monate beinahe live miterlebt, wie Mossack Fonseca für fast jeden, der etwas zu verschleiern hat, eine maßgeschneiderte Lösung bietet. In irgendeiner Steueroase ist immer das passende Schlupfloch zu finden. Wenn es nicht die Firma auf den Seychellen ist, dann eben der panamaische Treuhänder oder die Stiftung auf Bermuda oder aber die Kombination von 2, 3 oder 4 dieser Bausteine. Es scheint in der globalisierten Welt kaum ein Gesetz zu geben, das nicht mit ein paar Briefkastenfirmen umgangen oder abgemildert werden kann. Konsequent angewendet bietet Offshore einen Raum der beinahe absoluten Verantwortungslosigkeit. Es ist für Behörden, das hören wir in Hintergrundgesprächen immer wieder, so gut wie unmöglich, eine Beweiskette gerichtsfest zu belegen, wenn die Fahnder auf ein Netz von Briefkastenfirmen stoßen, das sich über 5, 10 oder 30 Steueroasen erstreckt. Dieses Versteckspiel hat gravierende Folgen. Und das lange nicht nur in den Fällen, in denen offensichtlich kriminelle Handlungen getarnt werden. Auch die legalen Konstrukte der Offshore-Welt schaffen Probleme gewaltigen Ausmaßes. Ein Experte des Tax Justice Network erklärte 2008 in einer Stellungnahme für eine Anhörung vor dem Finanzausschuss des britischen Unterhauses sogar: Die Herausbildung der gegenwärtigen Kreditkrise im Finanzsektor wäre ohne Offshore-Zentren unmöglich gewesen. Die Auswirkungen der Finanzkrise trafen, wenig verwunderlich, ihre Verursacher am wenigsten. Während Banken mit Milliarden gerettet wurden und fast alle Verantwortlichen ohne Ermittlungen oder gar Verfahren davonkamen, wurden die Opfer, die Menschen, denen gigantische Kredite aufgeschwatzt wurden, allein gelassen, oft ohne Job, Haus und Aussicht auf die Möglichkeit, jemals wieder schuldenfrei zu leben. Wer sein Geld in einem Offshore-Trust gesichert hatte, musste sich dagegen keine Sorgen machen. Eine weitere Facette erwähnen wir in diesem Buch kaum: die Steuertricks der multinationalen Konzerne wie Amazon, Starbucks oder Apple. In deren noch immer ungebändigtem Verlangen nach Steuerminimierung sind Offshore-Firmen die zentralen Elemente. Den Staaten, in denen die Konzerne operieren und Geld verdienen, und ihrer Bevölkerung gehen so Milliarden an Einnahmen verloren. Zuletzt wurde das in den Ergebnissen der Luxemburg-Leaks sichtbar. Zwar verteidigt EU-Präsident Jean-Claude Juncker das Vorgehen des Landes, dessen Premierminister er lange war, als legal, eine Untersuchung der EU strafte ihn jedoch der Lüge. Luxemburg hat nach Überzeugung der EU-Kommission dem Online-Buchhändler Amazon illegale Steuervorteile eingeräumt. Allerdings spielt Mossack Fonseca bei Konzernen kaum eine Rolle, deswegen findet dieses Thema hier kaum statt. Klar und deutlich entzieht sich also ein erschreckender Anteil von Akteuren der Finanzwelt über Briefkastenfirmen dem Einfluss der regelnden Organe ihrer Länder. Damit unterhöhlen sie die demokratische Idee. Wenn die Regeln einer Gesellschaft von allen beschlossen und getragen nicht für jene gelten, die es sich Kraft, Macht und Vermögen erlauben können, sie zu umgehen, verlieren sie ihre Bedeutung. Warum sollten die anderen diese Regeln weiter akzeptieren? Warum sollten die 99% akzeptieren, dass ihre Regierungen nur noch theoretischen Einfluss auf das superreiche 1% der Gesellschaft haben? Der Angestellte sieht auf seinem Gehaltszettel nur ohnmächtig, was der Staat sich genommen hat. Wer aber seine Dividenden über eine Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln kassiert, kann selbst entscheiden, ob er diese Gewinne der Gesellschaft, in der er lebt und deren Annehmlichkeiten und Schutz er genießt, auch erklärt. Das Gefühl, dass die da oben machen können, was sie wollen, ist in der Finanzwelt nicht nur ein Gefühl. Es ist die Realität. Die dänische Soziologin Brooke Harrington, die Frau, die sich 2 Jahre als Vermögensverwalterin ausbilden ließ und in einer Art Feldforschung in diese Welt eintauchte, warnt zu Recht vor einer neufeudalen Konzentration von Reichtum. Eine kleine Gruppe reicher Menschen verstecke nicht nur ihr Geld, vermeide Steuern, sondern vermeide auch Gesetze. Die Mitglieder der internationalen Finanzelite basteln sich quasi ihr eigenes Rechtssystem. Was in dem einen Land nicht geht, wird einfach in einer anderen Jurisdiktion gemacht. Als unabkömmliche Helfer und Ermöglicher dieser Entwicklung identifiziert Harrington Offshore-Provider, also Firmen wie Mossack Fonseca. Die internationale Finanzwelt ist aber nur einer der unzähligen Profiteure der Offshore-Industrie. Und in der Finanzwelt versucht man immerhin noch und schafft es teils auch, die Aktivitäten innerhalb der Buchstaben der Gesetze stattfinden zu lassen. Wir haben gemeinsam mit unseren am Ende rund 400 internationalen Kollegen aber auch unzählige Verbrecher gefunden, die sich offshore tummeln. Die japanische Mafia, die italienische Mafia, die russische Mafia, Drogenkartelle, Waffenschmuggler, Terrorfinanziers, die mutmaßlichen Helfer von Schlechtern wie Assad und Gaddafi, Geldwäscheringe, hinzu kommen Dutzende Korruptionsfälle. Kurzum, die organisierte Kriminalität in ihren unterschiedlichen Formen geht genauso offshore wie individuell agierende Betrüger und Verbrecher und schafft es so, ihre Spuren zu verwischen und ihre Verbrechen zu verschleiern. Auch das ist die Realität. Die gute Nachricht lautet, diese Realität ist nicht unumkehrbar. Die gelebte Verantwortungslosigkeit in den Offshore-Zentren dieser Welt beruht auf Gesetzen, die man ändern kann. Die Experten, die wir getroffen haben, sind sich weitgehend einig in der Bewertung passender Maßnahmen. Im Grunde geht es vor allem um zwei Dinge. Der eine große Schritt wäre ein funktionierender weltweiter automatischer Informationsaustausch über Bankkonten. Deutschlands Behörden würden dann automatisch erfahren, welche Deutschen beispielsweise auf den Bahamas ein Konto unterhalten. Ein solcher Informationsaustausch bleibt jedoch nutzlos, wenn ein Konto von einer anonymen Briefkastenfirma gehalten wird. Denn wenn sich ein Deutscher hinter einer Briefkastenfirma versteckt, auf deren Namen wiederum sein Konto läuft, dann würden dies die deutschen Behörden nie erfahren. Also braucht es dafür und aus etlichen anderen Gründen weltweit transparente Unternehmensregister. Dort müssen die wahren Eigentümer von Firmen und Stiftungen erfasst sein, mit der Bedingung, dass Falschinformationen strafrechtlich verfolgt und rigoros bestraft wird. Das wäre der zweite Schritt. So banal wäre das Ende der Steueroasen einzuläuten. Damit wären etliche der Leistungen verboten, die Mossack Fonseca anbietet, um die wahre Eigentümerschaft der von ihnen verkauften Gesellschaften zu verheimlichen, Scheinanteilseigner, anonyme Inhaberaktien und natürlich die gemieteten wahren Eigentümer, die in Wahrheit Strohmänner sind. Die Scheindirektoren wären überflüssig, weil die Besitzer der Firmen ohnehin bekannt wären. Kanzleien wie Mossack Fonseca behaupten ja gern, ihre Kunden hätten nur zu einem Bruchteil illegale Ambitionen. Es wäre höchst interessant zu sehen, wie viele Offshore-Firmen aktiv blieben, wenn ihre Eigentümer öffentlich würden. Es hängt also nur daran, diese beiden Schritte konsequent durchzusetzen. Wiederholt lesen wir von Verteidigern der Steueroasen. Sie loben sie meist für etwas, das sie Steuerkonkurrenz nennen. Diese Reformen wären nicht umsetzbar und tatsächlich stellt sich ja die Frage, warum sollten die Steueroasen einknicken? Nun, der französische Autor Gabriel Zygmunt hat in seinem Buch Steueroasen, wo der Wohlstand der Nationen versteckt wird, durchgespielt, wie automatischer Informationsaustausch und das Register der wahren Eigentümer notfalls durch Zwang und Sanktionen umgesetzt werden könnten. Zygmunt argumentiert, auch Länder wie Luxemburg und die Schweiz würden umschwenken, sobald sie sich mit drastischen Schritten wie einem Handelsboykott konfrontiert sehen. Bei kleineren Ländern würde schon die Androhung von Sanktionen ausreichen und, falls nicht, viele kleine Zwischenschritte auf dem Weg zum Handelsboykott. Kein Land kann sich gegen den gemeinschaftlichen Willen der Vereinigten Staaten und der großen Länder der Europäischen Union stellen, schreibt Gabriel Zygmunt. Hier und da tarnen die Lobbyisten der Steuerhinterzieher und Vermeider ihre Absichten mit der vermeintlichen Sorge, dass einige der einschlägig bekannten Orte, die britischen Jungferninseln, Samoa, die Cookinseln, keine Zukunft abseits ihres Steueroasendaseins hätten. John Christensen vom Tax Justice Network, der selbst aus der Steueroase Jersey stammt, kann die Frage nicht mehr hören. »Wir haben einen romantisierten Blick auf Inseln«, sagt er. »Hier in der Nähe von London wurde vor etlichen Jahren eine gigantische Stahlmine geschlossen. Eine ganze Kleinstadt war arbeitslos.« Da kann man neoliberal unterkühlt antworten, sowas passiert, so ist der Markt. Stellen wir uns kurz vor, diese Stadt wäre zufällig die einzige Stadt einer Insel gewesen. Wäre der Vorgang dann schlimmer? Er lächelt. Oder anders gefragt, wenn die Bewohner einer dieser Inseln davon leben würden, Kreuzfahrtschiffe auszurauben, hätten wir da auch Mitleid? Eher nicht. Diese Inseln helfen nun aber seit Jahren ganze Gesellschaften zu plündern. Vielleicht muss man einfach sagen, heutzutage ist es machbar, eine Insel zu verlassen. Und manche Inseln haben so wenig zu bieten, was das Leben dort erträglich macht, dass sie am besten unbewohnt bleiben. Andere Einwände gegen automatischen Datenabgleich und transparente Register der wahren Eigentümer von Firmen lauten, der Eingriff in die Privatsphäre wäre immens. Wirklich? In diese Register müssten die Namen der Besitzer, deren Geburtsdatum, eine Geschäftsadresse und die Zahl ihrer Anteile. Mehr braucht es nicht. Und wem das zu viel ist? Eine Offshore-Firma ist ja kein Muss. Und nur zur Erinnerung, das Steuergeheimnis an sich ist kein universelles Menschenrecht. In Teilen Skandinaviens, in Norwegen etwa, sind Steuerdaten seit Jahren öffentlich. In Schweden gibt es nicht nur das Wertpapierregister, das zeigt, wem Aktien oder Anleihen gehören, sondern ab einem gewissen Einkommen auch alphabetische Listen dieser wohlhabenden Bürger mit Gehalt, Kapitalerträgen und Vermögen. Schweden und die Norweger stehen dennoch nicht im Ruf, neidische Menschen zu sein. Wer mit den Kosten, dem Aufwand und der Bürokratie gegen das Register argumentiert, der sei an die Milliardensummen erinnert, die den Staaten durch Steueroasen jedes Jahr entgehen. Die derzeitige Situation kostet die Gesellschaften ungleich mehr. Und wer sagt, damit würden die Eigentümer sich womöglich öffentlichen Anschuldigungen aussetzen, der hat nicht verstanden, dass es genau um die Beseitigung der organisierten Verantwortungslosigkeit geht. Die Angst, dass Misswirtschaft, unethisches oder ungesetzliches Verhalten dann konkreten Personen zuzuordnen sind, ist keine legitime Ausrede für Firmen, den wahren Eigentümer geheim zu halten. Der letzte Einwand, den wir finden, lautet, Unrechtsregime könnten Informationen aus diesen Registern nutzen, um ihre Widersacher zu verfolgen. Theoretisch ist das richtig. Aber zum einen zeugt das von einer fast naiven Sicht auf Unrechtsregime wie Syrien, denn die Verantwortlichen dort wissen sehr gut, wer ihre politischen Gegner sind und wo sie ihr Geld haben. Und zum anderen sehen wir in den Daten unseres Leaks ebenso wie in den Daten von Offshore-Leaks und Swiss-Leaks nur in äußerst seltenen Fällen die Vermögensverstecke von Oppositionellen. Aber wir haben hunderte von Beispielen dafür, dass korrupte Offizielle und die Verbündeten der Unrechtsregime ihre Millionen verstecken. Wenn man das Treiben der Steueroasen also beenden kann, muss die Frage nicht lauten, wie vorher formuliert, warum sollte die Gesellschaft das hinnehmen, sondern warum nimmt die Gesellschaft es hin? Und präziser gefasst, warum nimmt die Politik es hin? Warum gehen die großen Nationen nicht einfach radikaler dagegen vor? Immerhin geht es nicht nur um Gerechtigkeit, sondern zum Teil auch um unerhörte Verbrechen. Weil gerade die großen Nationen eine Menge zu verlieren haben und sich letztlich selbst Sanktionen androhen müssten. Die USA haben ihre Festlandsteueroasen wie Nevada, Wyoming oder Delaware. In den beiden erstgenannten Bundesstaaten hat Mossack Fonseca sogar eigene Niederlassungen. Ein US-Gesetzesentwurf gegen den Missbrauch von Offshore, den der damalige Senator Barack Obama 2007 mit in den Senat eingebracht hat, ist bis heute nicht angenommen. Großbritannien hat in seinem Einflussgebiet einige der wichtigsten Steueroasen, etwa die Überseegebiete und die Kanalinseln. Allein auf den britischen Jungferninseln hat Mosfon mehr als 100.000 Firmen gegründet. Und Deutschland? Deutschland gilt bei weitgehender verbaler Aufgeschlossenheit gegenüber Reformen als einer der Bremser in Europa. Wann immer versucht wird, mehr Transparenz einzufordern, sei es über die EU oder andere Gremien, versuchen deutsche Vertreter hinter den Kulissen genau das zu verhindern. Das hören wir immer wieder. Die Macht der Finanzlobby ist auch im Jahr 8 nach der weltweiten Finanzkrise ungebrochen. Auch in deutschen Banken liegen viele Milliarden ausländischer Gelder, ein ordentlicher Teil davon sehr wahrscheinlich unversteuert. Denn deutsche Banken machen sich nur dann der Steuerhinterziehung strafbar, wenn sie dies im Inland tun. Steuerhinterziehung in Brasilien oder Neuseeland fällt aber nicht unter deutsches Recht. Obendrein gibt es auch in Deutschland anonyme Firmen. Auch bei uns sind die sogenannten Inhaberaktien erlaubt. Sie machen denjenigen zum Eigentümer einer Firma, der die Aktien physisch in Händen hält. Auch für Deutschland wäre ein öffentliches Register der wahren Eigentümer und Teilhaber wirklich aller Firmen etwas Neues. Allerdings etwas, das schon lange gefordert und diskutiert wird. Öffentliche Befürworter sind etwa die Organisationen ATTAC, Netzwerk Steuergerechtigkeit und Transparency Deutschland. So erklärte etwa Detlef von Larcher von ATTAC kurz nach unseren Veröffentlichungen zu Offshore-Leaks im Frühjahr 2013: Wir müssen anonymen Unternehmen ein Ende setzen. Briefkastenfirmen haben keine wirtschaftliche Funktion und dienen allein Kleptokraten, Steuerflüchtigen und Geldwäschern. Wenn Deutschland hier bremst, sind alle starken Worte gegen Schattenfinanzplätze nichts anderes als Heuchelei. Das Absurdeste aber ist, im Grunde ist das Unternehmensregister mitsamt wahrem Eigentümer längst beschlossen. Auf dem G8-Gipfel 2013 in Nordirland haben sich die beteiligten Staaten darauf geeinigt. Es wurde nur nicht konsequent umgesetzt. Großbritannien will auf dem Festland damit anfangen. Die notorischen britischen Überseeterritorien bleiben außen vor. Andere Staaten haben erklärt, sie würden ein solches Register aufsetzen, das aber nur für staatliche Behörden einsehbar sein werde. Wichtig wäre aber, dass ein solches Verzeichnis auch offen ist für Wissenschaftler, Nichtregierungsorganisationen, Experten eben, die Zeit und Muße haben. Denn der Staat hat bislang beides nicht. Für Mossack Fonseca wäre eine internationale Offensive gegen Steueroasen geschäftsbedrohend. Allerdings wäre diese Offensive in dem Moment, in dem die Panama Papers veröffentlicht werden, vermutlich ihr geringstes Problem. In etlichen der Länder, in denen unsere ICIJ-Kollegen veröffentlichen, werden Strafverfolgungsbehörden sich für Mosfon interessieren. Die deutschen Fahnder tun das bereits. Auch die Sicherheitsdienste werden aufhorchen. Sie dürfen sich sehr für Geldströme und Tarngeschäfte interessieren. Schließlich haben wir etliche Kunden identifiziert, die aus Ländern kommen, über die Terrorakte finanziert werden. Die staatlichen Ermittler werden ihre helle Freude haben. Angestellte der Mossack Fonseca-Gruppe haben nach unserer Beobachtung oft grenzwertig, teilweise sogar ungesetzlich oder kriminell gehandelt. Immer und immer wieder betont Mossack Fonseca, in der Kanzlei stehe die Due Diligence an erster Stelle, die Sorgfaltspflicht zu prüfen, mit wem man Geschäfte macht. Wir haben viele Beispiele dafür, wie Ausnahme für Ausnahme genehmigt wird, sobald ein guter Kunde etwa den Namen des wahren Eigentümers nicht nennen will. Mit seiner laxen Geschäftspolitik ist Mossack Fonseca aber offenbar nicht die Ausnahme. Ein Team amerikanischer und australischer Forscher hat 2012 etwa 3.700 Offshore-Vermittler aus 182 Ländern angeschrieben und versucht, eine Firma zu gründen. Die Hälfte der Vermittler nahm die vorgeschriebene Identifikation nicht vor. Fast ein Viertel wollte nicht einmal Ausweisdokumente sehen. Dabei hatten die Forscher in den Anfragen durchscheinen lassen, dass sie Korruption verschleiern oder gar Terror finanzieren wollen. Die Reaktionen waren schockierend. Viele übersahen alle Warnsignale geflissentlich. Ein Vermittler antwortete einem der angeblichen Kunden, der sich so vorstellte, dass der Terrorfinanzierungsverdacht extrem nahe lag. Es hört sich an, als wollten Sie eine Firma anonym für den Staat gründen. Trifft das zu? Wir können das für einen Aufschlag von $25 machen. Wenn wir nur eine Firma für Sie gründen und nicht mehr, brauchen wir von Ihnen überhaupt keine Dokumente. Zitat: Michael Findlay, Daniel Nielsen, Jason Sharman, Global Shell Games, Cambridge University Press, Cambridge, 2014. Auch unser Blick auf die Dinge hat sich geändert. Aber nicht nur durch die Daten und die Übeltaten, die wir darin fanden, auch durch Geschichten, von denen uns etwa Daniel Balint Kurti von Global Witness erzählt. Er recherchierte heimliche Geschäfte in Burundi. Es ging wie meist um viele Millionen, die aus dem Land geschleust wurden. Einem Land, erzählt Daniel, in dem die Menschen so arm sind, dass sich viele Familien im Tagesrhythmus mit dem Essen abwechseln müssen. An einem Tag essen die Eltern, am nächsten Tag die Kinder. Diese Menschen sind die Opfer der Offshore-Branche. Auch weil Wirtschaftsjuristen sich in europäischen Firmenzentralen genau überlegen, wie ihre afrikanischen Tochterfirmen über Offshore-Gesellschaften möglichst wenige Steuern in den Ländern lassen, fehlt dort dem Staat das Geld für Schulen, Kleidung und Essen. Afrika verliert laut einer Studie von Tax Justice Network doppelt so viel Geld durch Steuerflucht, wie durch Entwicklungshilfe wieder zurückfließt. Aber es sind nicht nur die Armen, die darunter leiden. Terrorismus, Drogenschmuggel, illegaler Waffenhandel etwa sind Verbrechen, die uns alle angehen und die auch wegen der Verschleierungssysteme der Offshore-Industrie kaum in den Griff zu bekommen sind. Und allein die Europäische Union verliert pro Jahr 1 Billion Euro durch Steuerhinterziehung und Steuerumgehung. Die Kosten des Modells Steueroase tragen die Gesellschaften all der Länder, deren Steuern durch Briefkastenfirmen gedrückt werden, deren Staatsgelder außer Landes geschafft und in der Karibik versteckt werden, und die Bevölkerung all der Länder, deren Staatsoberhäupter Gelder veruntreuen und auf privaten Konten verstecken. Um am Ende noch ein wenig Optimismus zu versprühen, die internationale Weltgemeinschaft wird handeln. Es ist mehr als fraglich, ob die Reformen von EU, OECD oder UN weit genug gehen werden. Vermutlich wird das erstmal nicht der Fall sein, aber es wird nächste Schritte geben. Dafür sorgt der öffentliche Druck, der durch die Panama Papers sicherlich noch weiter ansteigen wird. Dieses Phänomen durften wir bereits bei Offshore Leaks und Luxemburg Leaks beobachten. Aber da ist noch etwas. Niemand, der irgendwo geheime Geschäfte tätigt und dabei digitale Spuren hinterlässt, ist heutzutage noch sicher. Egal, was er tut und egal wo. Wer eine anonyme Briefkastenfirma erwirbt, sollte wissen, dass Verschwiegenheit in diesem digitalen Zeitalter eine Illusion ist. Irgendwo wird es immer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter geben, die dem Treiben nicht länger zusehen wollen. Irgendwo wird es immer Aktivistinnen oder Aktivisten geben, die Lücken in Datenbanken finden. Irgendwo wird es immer Technikerinnen oder Techniker geben, die mal eben ein paar Gigabyte Daten abgreifen. Dieses Leak ist nicht das erste Leak, aber es ist womöglich trotzdem ein Anfang. Der Anfang vom Ende der Steueroasen.